1. David lobt Gott. Gott ist wie ein Fels. Er lehrt David das Kämpfen. 2. Gott gibt mir Kraft. Er ist mein Schutz. Er hilft mir gegen andere Völker. 3. Herr, was ist der Mensch? Warum denkst du an ihn? Er ist klein. 4. Der Mensch ist wie ein kurzer Hauch. Sein Leben ist wie ein Schatten. 5. Herr, komm vom Himmel herab. Berühre die Berge, damit sie rauchen. 6. Schicke Blitze gegen die Feinde. Benutze deine Pfeile und jage sie weg. 7. Hilf mir mit deiner Hand. Rette mich aus der Not und vor Fremden. 8. Diese Menschen sagen Lügen. Sie sagen nicht die Wahrheit. 9. Gott, ich werde dir ein neues Lied singen. Ich werde Harfe spielen. 10. Gott gibt den Königen den Sieg. Er rettete David vor dem gefährlichen Schwert. 11. Rette mich vor den fremden Menschen. Sie lügen und sagen nicht die Wahrheit. 12. Unsere Söhne wachsen wie Pflanzen. Unsere Töchter sind schön wie Säulen in einem Palast. 13. Unsere Lagerhäuser sind voll mit Essen. Wir haben sehr viele Schafe auf den Wiesen. 14. Unsere Tiere sind stark. Es gibt keinen Krieg und kein Geschrei auf den Straßen. 15. Glücklich ist das Volk, dem es so geht. Glücklich ist das Volk Gottes.